Das WDR-Kriminalhörspiel bei Goldmann Primo. Ich stets gedenk der scharfen Süße eines flüchtigen Tags und seines dichten, grauen Dunstflags. Daher der Liebesreim, einzig und geheim, den ich allein beherrsch. Ein flüchtiger Tag von Robert Forrest. Regie Norbert Schäffer. Und warum nicht am Anfang? Ich bin nicht sicher, wo der ist, Dr. Weaver. Mir kommt's vor, als wäre ich in ein Labyrinth gewandert, ohne es zu merken. Nun weiß ich nicht mehr, wann ich durch das Tor gegangen bin. Dann, Miss Glanville, fangen Sie einfach an. Irgendwo. Mit dem, was Sie für die bedeutungsvollste Geschichte halten. Das ist wahrscheinlich der Traum. Und ich kann's nicht ausstehen, wenn Menschen ihre Träume erzählen. So wie Ehepaare, die dauernd von ihren Kindern sprechen. Es ist bestimmt nicht langweilig für mich. Schön. In dem Traum sehe ich nie sehr viel. Es ist also ein immer wiederkehrender Traum. Ja, dreimal in 3 Monaten. Ich sehe mich selbst in einem Spiegel. Ich bin in einem Schlafzimmer, glaube ich, aber es ist nicht mein eigenes. Es ist nicht sehr gut beleuchtet, trübes, gedämpftes Licht. In dem Spiegel sehe ich mich selbst und hinter mir ein Fenster ohne Vorhänge, sodass ich meinen Rücken darin erkennen kann. Es ist wie ein Spiegeltrick. Sind Sie allein? Ja. Und ich denke an einen anderen Ort. Wie meinen Sie das? Während ich mich selbst im Spiegel anschaue, stelle ich mir vor oder erinnere mich daran, irgendwo anders zu sein. Das ist ungewöhnlich. Wirklich? Ja. Normalerweise können wir uns im Traum nicht in eine andere Szene versetzen. Ich schon. Wohin? In einen Wald. Sommer. Ich bin unter Bäumen in der Nähe eines Flusses. Ich kann den Fluss nicht sehen, aber ich kann ihn hören. Schnelle Strömung. Und da sind Schmetterlinge. Und dann? Dann ändert es sich. Das Geräusch des Wassers wird lauter und ich höre eine Stimme, die ich nicht verstehen kann. Ich bin inzwischen wieder in dem Zimmer. Ich kann immer noch das Wasser hören und das Schlagen von Flügeln. Dann zerbricht Glas. Zersplittert. Das Fenster oder der Spiegel? Ich weiß nicht. Ich wache auf. Miss Glanville, warum haben Sie Kontakt mit uns aufgenommen? Na, weil ich all diese zufälligen Übereinstimmungen erlebt hatte. Jede Menge. Und dann sah ich Ihren Fragebogen in der Zeitung vom Forschungsinstitut für... Synchronistische Phänomene. Eben. Wo Sie sich nach solchen Geschichten erkundigt haben. Und Sie wussten, was Synchronizität ist? Mehr oder weniger. Außerdem wurde in dem Artikel ja erklärt, was... Und Sie wussten, dass das Wort von Carl Gustav Jung stammt? Nein. Der die gleiche Geschichte erzählt wie Sie gerade. Nur in seinem Fall war es kein Schmetterling, sondern eine Art Käfer, ein Rosenkäfer. Man könnte von einem Klassiker des Genres sprechen. Tja, das habe ich nicht gewusst. Dann sind Sie tatsächlich eine ungewöhnliche junge Dame, Miss Glanville. Sie sind fähig, ihre Vernunft und ihre Fantasie spielen zu lassen, während sie träumen. Was unmöglich ist, wie uns die Psychologie versichert. Und sie erleben ein außerordentliches Zusammentreffen, fast genauso, wie es der berühmteste Pionier auf dem Gebiet geschildert hat. Also schlage ich Folgendes vor. Wir haben Ihren Fragebogen, ich habe notiert, was Sie mir heute erzählt haben. Nehmen Sie sich 2 Tage Zeit, um darüber nachzudenken. Und wenn Sie diese Untersuchung dann immer noch fortsetzen wollen, rufen Sie bitte meine Sekretärin an. In Ordnung. Oh, noch eins. Ich erinnere mich an ein paar Worte aus dem Traum. Wirklich? Wirklich. Die scharfe Süße eines flüchtigen Tags. Eine hübsche Zeile. Ein Zitat? Wenn es eins ist, kenne ich's nicht. Ehrlich. Daher der Liebesreim. David, hören Sie zu. Ich brauche nur ein paar Minuten, höchstens eine halbe Stunde. Es gibt Dinge, die ich wissen muss. Ich habe keine Ruhe bevor... Das verstehe ich. Und ich will nichts rechtfertigen. Ein paar Minuten, David, mehr nicht. Dann werden Sie nie wieder von mir hören. Ja, ich bin jetzt im Argus Hotel. Kennen Sie das? Einverstanden, ich komme zu Ihnen. Ich kann in 20 Minuten dort sein. Bitte. Gut, ich fahre los. Danke, David. Ein zweites Glas heute Abend, Dr. Weaver? Niemals das zweite, Frank. Wunderbar. Bin stolz auf Sie. Bis morgen. Ich begreife nicht, was Sie hier zu suchen haben nach all der Zeit. Ich habe Ihnen doch geschrieben. Knapp eine Woche, nachdem Sie gestorben waren. Ach, der Brief ist gleich ins Feuer geflogen, als ich sah es von Ihnen. Was macht die Farm? Zur Hölle geht sie, danke der Nachfrage. Tut mir leid. Sie arbeiten jetzt für sich allein, oder? Ja. Was ist mit dem Jungen, der früher ausgeholfen hat, ein, zwei Tage pro... Er ist jetzt bei der Marine, wie ich höre. Sie hatten noch geplant, etwas Land zu verkaufen. Was zum Teufel wollen Sie hier? Meine Schwester ist tot. Seit 3 Monaten. Und Sie waren nicht bei der Beerdigung. Haben Sie nicht mal im Krankenhaus besucht? Ich möchte wissen, was passiert ist. Ach, scheren Sie sich weg, verdammter Lügner. Nein, bitte. Können wir nach draußen gehen? Gut. 5 Minuten, dann ziehen Sie Leine. Ich muss mich noch um anderen Scheiß kümmern. Also, was wollen Sie wissen? Erzählen Sie mir einfach, was geschehen ist. Irgendein Virus hat Ihr Gehirn angegriffen. 4 Wochen lang hatte sie Fieber und einen schweren Kopf, dann war es vorbei. Und damit Sie sich nichts einbilden, sie hat kein einziges Mal nach Ihnen gefragt. Und trotzdem haben Sie mich angerufen, als Sie gestorben waren. Habe alle möglichen Leute angerufen, um was zu tun zu haben. War irgendwie übergeschnappt. Deshalb habe ich Sie angerufen. Und Sie haben nur 3 Monate gebraucht, um hier aufzutauchen. Es tut mir leid. Ach so, dann macht's ja nichts. Ich war in einer üblen Verfassung, irgendwie übergeschnappt. Der Medizinmann ist selbst bekloppt geworden. Was? Ich praktiziere nicht mehr. Hab die Kontrolle verloren. Weil Sie ein blöder Schluckspecht sind. Ich trinke nicht mehr. Mache Forschungsarbeiten. Aha. Freut mich, dass Ihr Leben wieder im Lot ist. Wie geht's Ihrer Frau? Dir fehlt ein bisschen an Begeisterung, hat er gesagt. Oder was, Selbstvertrauen? Kompetenz war es nicht. Davon hast du genug. Durchaus fähig, so zu tun, als ob, hat er gesagt. Nein, hat er nicht. Nein, du hast recht. Ich habe seine Gedanken gelesen. Mein Bruder ist in unserer Familie am leichtesten zu durchschauen. Und am barmherzigsten. Barmherzig? Er hat dir eine Stelle gegeben. Natürlich hast du viel durchgemacht. Alkoholismus, Ehebruch, Fahrlässigkeit, häusliche Gewalt. Gewalt? Mach dich nicht lächerlich. Du erinnerst dich nicht? An was? Dass du mir eine zusammengerollte Zeitung ins Gesicht geklatscht hast? Oh, du lieber Gott. Ich gebe zu, es hat nicht gereicht, um mich in ein Frauenhaus rennen zu lassen. Ben, bitte. Brauchen wir heute Abend wieder einen deiner... Was? Auftritte? Bestimmt nicht. Ich mache keinen Auftritt. Mein Sarkasmus kommt direkt aus dem Herzen. Aber was soll's? Man braucht dich nur anzugucken. Nichts durchbohrt den Panzer deiner Apathie. Ich habe heute einen Vers gehört. Jedenfalls glaube ich, dass es ein Vers ist. Er geht mir immer wieder durch den Kopf. Von wem? Keine Ahnung. Vielleicht kennst du ihn. Die Süße eines flüchtigen Tags. Scharfe. Bitte? Die scharfe Süße eines flüchtigen Tags, de Lamar. Nein, Hardy. Yates? Das wird mir noch einfallen. Was machst du? Eine Bluse. Es ist eine Weile her, seit du genäht hast. Armut. So schlecht geht's uns nicht. Du schreibst regelmäßig... Und es macht mir Spaß, die Nadel zu beobachten. Man braucht was Spannendes im Leben. Und wer hat in deinem Hokuspokus-College Dichtung zitiert? Ein Mädchen, das ich interviewt habe. Sie erwies sich als Schwindlerin. Als Schwindlerin? Ihr Fragebogen war einigermaßen interessant, aber als sie die Geschichte persönlich erzählte, die Sache war erfunden. Warum? Wer weiß, vielleicht braucht sie Aufmerksamkeit. Ich habe sie weggejagt. Chrysanthemum. For you, I am a chrysanthemum. Supernova. Urgent star. Astera composita. For you, I'd be a dandelion. Sie dachten wohl nicht, dass ich zurückkomme. Ich war mir nicht sicher. Nach meiner Grobheit, es tut mir leid. Nicht so schlimm. Ich weiß, es klingt alles, aber es geschieht wirklich. Es ist so kompliziert, so vage. Es lässt sich kaum beschreiben. Versuchen Sie's. Kürzlich habe ich im Haus eines Freundes eingehütet. In der Schweiz. Wo Jung geboren wurde. Ich habe seit meinem letzten Besuch hier einiges über ihn nachgelesen. Ohne nach Geschichten zu suchen, ehrlich. Weiter? Gut. Er schwärmt für alles Mögliche, dieser Freund. Begeistert sich dauernd für neue Hobbys. Zurzeit ist es Fechten. Säbelfechten. Ein Buch lag herum. Ich habe mir ein Bild, ein Gemälde darin angesehen. Ein Mann in Fechtpose draußen bis zu den Knien in wilden Blumen. Wunderschön. Das Buch hatte einen Schutzumschlag aus Hirschleder. Sehr, sehr teuer. Und dann stieß ein Hund mit der Schnauze an mein Knie und winselte. Es ist absurd. Reden Sie weiter. Ich musste mich nämlich auch um seinen Hund kümmern. Machte einen Spaziergang mit ihm. Wir waren ungefähr 20 Minuten unterwegs, als ich ein paar Blumen unter einer Hecke bemerkte. Ich stieg in den Graben, um ein Sträußchen zu pflücken. In der Ferne das Schrillen einer Kreissäge. Jemand säbelte Bäume ab. Ich hockte mich hin. Wilde Blumen in den Händen. Dachte an das Buch mit dem Hirschlederumschlag. Und dann sprang ein Hirsch durch ein Loch in der Hecke, fast über meinen Kopf weg, über die Straße zwischen die Bäume auf der anderen Seite. Der Hund wurde verrückt und die Kreissäge war immer noch zu hören. Es ist wirklich absurd. Das kommt vor. Ich glaube, das war noch nicht alles. Andere Echos, Wortspiele, alles in einem einzigen Moment. Aber ich hab's vergessen. Mir wurde kalt, als hätte ich die Hände in Eiswasser gesteckt. Noch etwas? Ich erzähle Ihnen ein anderes Beispiel. Gestern Abend habe ich eine Freundin besucht, eine Schauspielerin. Sie trat als Lady Anna auf. Danach ging ich hinter die Bühne, um sie zu begrüßen und so zu tun, als habe sie mir gefallen. Ihr Freund war da und trank eine Flasche Wein mit ihr. Auch ich hatte eine Flasche mitgebracht, für eine Party später. Ich war dem Mann nie begegnet. Aber wir fanden heraus, dass wir eine Menge gemeinsame Bekannte haben. Dann sagte er, seine Flasche sei leer und ich holte meine heraus. Ich hatte genau den gleichen Wein mitgebracht. Dabei dürfte Ihnen wohl nicht kalt geworden sein. Nein, ich musste darüber lachen. Ein netter, gewöhnlicher, angenehmer Zufall. Sind die anderen nicht angenehm? Erschreckend sind sie nicht. Sie wirken auch nicht erschrocken. Sehr ruhig. Bloß, sie sind so unerbittlich. Jeden Tag. Aber der Traum hat sich nicht wiederholt. Nein. Dafür hatte ich einen neuen Traum. Ich stand an einem Brunnen und kurbelte den Eimer herauf, als eine Riesenspinne das Seil hochgekrochen kam. Ich ließ den Eimer fallen. Als ich mich umdrehte, wurde ich von einem Pferd beobachtet. Einem Pferd? Ja. Einem grauen. Mit augenförmigen Tupfen. Einem Schecken. Richtig. Und es schien etwas mit Ihnen zu tun zu haben. Etwa, was macht denn Dr. Weavers Pferd hier? Ich habe nie im Leben auf einem Pferd gesessen. Daher der liebesreimspflichtigen Tag sich allein beherrscht. Daher der Was soll's denn heute Abend sein? Glenn Morangi, Lovroy, Dalvini, Talisker, Glenn Fiddich? Poetischer Name. Sagen wir Talisker. Wie Sie wünschen. Was machen die Geschäfte? Ja, gute Fortschritte. Unsere Geschichtensammlung wird immer dicker, völlig bedeutungslos, aber wenigstens dick. Immerhin, Sie gedeihen dabei. Herr Professor, wenn ich das sagen darf. Mein Schwager ist der Professor. Ich bin der Anrufbeantworter. Dafür sehen Sie jeden Tag besser aus. Bestimmt. Hallo. Oh, hallo. Die Welt ist klein. Ja, ich habe Sie hier noch nie gesehen. Ich bin noch nie hier gewesen. Noch ein Traum erfüllt sich. Bitte? Ja, Bar, Tränke, Brunnen und Dr. Weaver. Oh, ein bisschen weit hergeholt. Und keine Spinne. Mm. Weaver, auf Deutsch Weber. Spinnenweben. Nein, nein, ich glaube nicht, dass wir das anerkennen können. Nur ein Witz. Und von einem Pferd ist hier wirklich nichts zu sehen. Ich muss los. Bis nächsten Mittwoch. In Ordnung. Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Also, das nenne ich eine entschieden attraktive junge Frau. Und entschieden seltsam. Sie ist eine meiner Patientinnen. Ich meine, einer meiner Fälle. Eine der Befragten im Institut. Was war das mit den Spinnen? Sie hatte einen Traum und dachte, dass er sich erfüllt. Ich bin die Spinne, aber hier gibt's kein Pferd. Argus Hotel. Ich weiß noch, wo ich bin, Frank. Ach nein, der Mann, der diesen Laden aufgemacht hat. Damals, in den 30ern. Er ist durch einen großen Gewinn beim Pferderennen an sein erstes Geld gekommen, investierte es und machte ein kleines Vermögen. Sein Gewinner war ein Pferd, das Argus hieß. Wussten Sie das nicht? Nein. Es ist auf dem Bild, im Speisezimmer. Welche Farbe hat es? Pechschwarz. Ach, Gott sei Dank. Schnell haben Sie das ausgetrunken. Soll es heute Abend noch einer sein? Auf keinen Fall, Frank. Das lob ich mir. Ist es nicht eigentlich ein Schmetterling? Was? Ein Argus. Nein, ein Mythos. Ein Mann mit 100 Augen. Na, Sie müssen es ja wissen. Aber das muss man sich mal vorstellen. In Ihren Träumen aufzutauchen und dann werden die Träume wahr. Ja, das muss man sich mal vorstellen. Die scharfe Süße. Einzig und geheim. Liebesreim. Den ich beherrsche. Wie jetzt? Wie jetzt? Einzig und geheim. Den Liebesreim. Den ich beherrsche. Wie jetzt? Wie jetzt? Lieber Gott. Lieber allmächtiger Gott. Schlimmer Traum? Ja. Komisch. Du stöhnst und murmelst schon lange. Was? Um dich rauszukämpfen. Warum hast du mich nicht geweckt? Ist es nicht gefährlich? Was? Nein. Das ist Schlafwandelei. Oh, entschuldige. Das tust du nur, wenn du wach bist. Ach. Bitte. Bitte. In Ordnung. Dann auf. Leg dich zurück. Anne. Und ich. Guck runter. Warte. Auf dich. Lass mich. Du brauchst nicht. Wir haben keine Eier mehr. Macht nichts. Toast genügt? Sicher. Heute möchte ich ein bisschen schöpferisch einkaufen. Eine besondere Mahlzeit für uns zusammenstellen. Ich habe vor, heute Abend heißhungrig zu sein. Gott, es ist ein wunderbarer Morgen. Könnte zu heiß werden. Und du hältst die Hitze nicht aus, das Augustbrennen. Na komm, schlaf mit zu wach auf. Du warst hellwach letzte Nacht um 3. Du warst doch wach, hoffe ich. Ja. Übrigens ist mir das Gedicht eingefallen. Welches Gedicht? Wenn ich wie jetzt den Arm versenk in eine Schüssel, ich stets gedenk der scharfen Süße eines flüchtigen Tags. Ach ja. Und seines dichten grauen Dunstbelags. Es ist von Thomas Hardy. Noch Kaffee? Ja. Danke. Du musst zum Friseur. Deine Haare stehen hoch wie Hörner. Du isst heute Abend doch hier. Wir werden zusammen essen. Ja. Wovon handelt es? Das Gedicht? Von einem Liebespaar, das sich erinnert. Weshalb steckt sie die Hände in... Ist es kaltes Wasser? Bist du wirklich wach? Dadurch kommt die Erinnerung zurück. Wenn ich den Arm in kaltes Wasser senke, meldet sich ein heftiger Schmerz aus der Vergangenheit. Sie erinnert sich an einen Tag am Fluss, unter einem grünen Blätterdach im Augustbrennen. Sie hatten nämlich Wein getrunken und ein Glas ins Wasser fallen lassen, fanden es nie wieder. Das Glas ist immer noch dort. Sein Schliff bringt es zum Schimmern. Erdbeer- oder Orangenmarmelade? Was ist los? Nichts, nichts. Nur ein Frösteln, als hätte ich eine Schnecke oder sowas angefasst. Erdbeer- oder Orangenmarmelade? Chrysanthemum. For you, I am a chrysanthemum. Supernova. Urgent star. Fühlen Sie sich nicht gut? Doch, doch. Ein bisschen müde, das ist alles. Ich kann wiederkommen, wenn Sie möchten. Nein, nein. Sie sehen jedenfalls nicht schläfrig aus. So ein Wetter gefällt mir. Die Sonne... scheint Sie aufblühen zu lassen. Oh, Sie meinen das Kleid. Vielleicht zugeblümt, hä? Nein, das mag ich. Weiß nicht, was das für Blumen sein sollen. Sind wohl erfunden. Also, wandern Sie immer noch durch Ihr Labyrinth aus zufälligen Übereinstimmungen? Ja, gerade heute Morgen auf dem Weg hierher. Diese ist komisch, was meiner Stimmung entspricht. Ich würde es gern hören. Ein Lächeln würde mir gut tun. Ich blieb stehen, um ins Schaufenster eines Antiquitätengeschäfts zu gucken. Und ich sah ihr Pferd. Auf einem Gemälde. Oder besser gesagt, fast ihr Pferd. Es hatte die gleiche Musterung. Erinnern Sie sich? Wie Augen? Ja. Aber die falsche Farbe. Enttäuschend. Nein, angenehm. Wie ein Halbreim. Dann hörte ich etwas hinter mir. Klipp, klapp, klipp, klapp. Ich sah mich um und ein berittener Polizist kam vorbei. Sein Pferd war nicht gescheckt, aber raten Sie. Es hatte die richtige Farbe. Ja, grau. Herrliche Halbreime im Sonnenschein. Und dann blinzelte er mir zu. Der Polizist, nicht der Hengst. Ist das ein Lächeln? Vielleicht sollte ich wirklich ein andermal wiederkommen. Erzählen Sie weiter von dem Gemälde. Ich erinnere mich nicht sehr deutlich. Ich glaube, das Pferd sprang über einen Zaun. Auf der Jagd wahrscheinlich, denn der Reiter blies in ein Horn. Ich konnte das Bild nicht richtig sehen. Es war halb hinter einem Tablett mit Schmetterlingen versteckt. Sie wissen ja, wie unordentlich solche Schaufenster sind. Wie der Schmetterlinge. Ja, und sie dürften auch präpariert gewesen sein, wie der Polizist. Der allerdings für das Schlimmste. Oh, Verzeihung. In meinen Gedanken herrscht genau solche Unordnung wie in dem Schaufenster. In dem Traum, als Sie das Wasser hörten, die Flügel, die beiden Stimmen... Nur eine Stimme. Eine? Ja. Sie schauten sich in einem Spiegel an. Was für einer war es? Ich weiß nicht. Hoch. Ich konnte mich in ganzer Länge sehen. Ein Drehspiegel? Sie wissen, in einem Rahmen so, dass man ihn kippen kann. Ich bin mir wirklich nicht sicher. Nicht so wichtig, Miss Glanville. Emma. Gut, Emma. Diese Phänomene, die wir enträtseln wollen, sind oft blass, vage, schwer zu fixieren. Und ob. Deshalb ist es nicht immer am günstigsten, sie so wie jetzt zu erforschen, auf Fragebögen oder an einem Schreibtisch. So wie Telepathie in einem Labor meistens nicht klappt. So ähnlich. Wir sollten es mit einer anderen Methode probieren. Und zwar? Naja, würden Sie mit mir essen gehen? Wir könnten lockerer sein, einfach nur plaudern und sehen, was dabei herauskommt. Wann? Heute Abend? Einverstanden. Oh nein, heute Abend plant meine Frau. Na, kein Problem. Ein Anruf wird genügen. Ja, heute Abend. Das ist das letzte Mal. Sagen Sie, was Sie zu sagen haben, dann verschwinden Sie und kommen nie wieder her. Ich habe erwähnt, dass ich Forschungsarbeiten mache. Ja. Nur halbgare Pseudowissenschaft. Der Bruder meiner Frau hat mir den Job verschafft, nachdem meine Praxis gescheitert war. Nun verzeichne ich Übereinstimmungen, die mir berichtet werden. Übereinstimmungen? Ja. Man nennt es Synchronizität, damit es bedeutender klingt. Das ist meine Arbeit und ich glaube, sie ist völlig sinnlos. Typisch für Sie. Aber in letzter Zeit habe ich eine junge Frau befragt und einige der Geschichten, die sie erzählt... Was? Ja, es gibt da Andeutungen, Echos, Einzelheiten. Ich würde gern wissen, ob sie Louise kannte. Haben Sie die Frau gefragt? Noch nicht. Wieso nicht? Wie heißt sie? Emma Glanville. Nie von ihr gehört. Ungefähr 25, langes blondes Haar, grüne Augen, sehr rote Lippen. Sagt mir nichts. Noch etwas. War Louise an Schmetterlingen interessiert? Schmetterlingen? Ja, hat sie Schmetterlinge gesammelt oder untersucht? Nein. Sie sind sich sicher? Natürlich bin ich mir sicher. Sie war meine Schwester. Ich weiß. Ich habe mein ganzes Leben lang mit ihr zusammen gewohnt. Ich musste wochenlang zusehen, wie sie unter Schmerzen im Krankenhaus lag. Damals waren sie nirgends aufzutreiben. Nur ich war da und eine Tante und ein Pfarrer, der den üblichen Scheiß redete. Seit unsere Eltern starben, waren nur wir beide hier. Trafen nie jemanden. Besonders im letzten Jahr, als sie Louise um den Verstand gebracht hatten. Dauernd saß sie vor einem Spiegel und legte sich Make-up auf in die Kriegsbemalung, weil sie mit ihr gespielt und sie dann weggeworfen haben. Und nun hauen sie ab! Sofort! Hauen sie ab! David, es tut mir leid. Hauen sie ab! For you, I am a chrysanthemum. Supernova. Urgent star. Eine Theorie, ich finde sie ziemlich überzeugend, besagt, dass Träume mit Vergessen zu tun haben. Einige von meinen würde ich auch sehr gern loswerden. Nein, die Theorie bezieht sich auf die Aufgabe des Träumens. Es ist im Wesentlichen ein Prozess der Auslöschung. Die elektrischen Impulse des Gehirns lassen schiefe Begriffe und falsche Vorstellungen der Welt zu Traumbildern werden, die sich dann sofort auflösen. Wir vergessen ja wirklich die meisten Träume. Nur dann, wenn wir zu früh aufwachen, bevor die Arbeit getan ist, können wir uns an sie erinnern. Durch diese Säuberung fällt es unserem Gehirn leichter, sich der realen Welt zu widmen. Ist Ihr Essen gut? Ausgezeichnet. Und der Wein? Herrlich. Sind Sie sicher, dass Sie nicht probieren wollen? Ganz sicher. Jeden Abend schaue ich nach der Arbeit bei Frank im Argus Hotel vorbei. Ich trinke einen Malzwhisky, nie einen zweiten. Mein Kontrollmechanismus. Etwas riskant, oder? Oh, das ist meine ganz persönliche Methode. Ich würde sie keinem anderen Alkoholiker empfehlen. Früher habe ich Kranken alle möglichen Verfahren, Ausweichmanöver und Konfrontationen empfohlen. Ich war Psychiater. Warum nicht mehr? Alkohol, Elend, Glaubensverlust. Und Träume sind bedeutungslos. Wahrscheinlich. Peinliche Einstellung für einen Analytiker. Was ist mit den Übereinstimmungen? Also, die Arbeit hat mir mein Schwager, Professor Grayling, gegeben. Natürlich bin ich ihm dankbar. Zuerst machte es mir sogar Spaß. Die Geschichten, die ich hörte, waren so unterhaltsam wie Märchen. Kennen Sie die über Edgar Allan Poe? Ich glaube nicht. 1838 schrieb er eine Geschichte, die denkwürdigen Erlebnisse des Arthur Gordon Pym. Über drei Überlebende einer Schiffskatastrophe, die ihren Kabinensteward aufaßen, um nicht zu verhungern. Fast 50 Jahre später, nach einer wirklichen Katastrophe, aßen drei Überlebende tatsächlich ihren Steward auf. Der Name des Jungen war in der literarischen Version und bei dem wahren Vorfall der gleiche. Richard Parker. Oh, tut mir leid, Sie essen noch. Macht nichts. Tja, nun wissen Sie, dass ich Materialist und Alkoholiker bin und beim Essen ekelhafte Geschichten erzähle. Was ist mit Ihnen? Was soll mit mir sein? Wer sind Sie? Was tun Sie? Nicht viel. Meine Eltern sind tot und haben mir ein anständiges Vermögen hinterlassen. Ich habe hier und dort gearbeitet, nie sehr lange, mit Hilfe von Arbeitsvermittlungen. Da steht alles in dem Fragebogen. Und Sie leben für sich allein? Sie nicht. Meine Frau ist Journalistin. Und Sie sind ein Ex-Psychiater, der immer noch die Technik beherrscht. Wie meinen Sie das? Sie glauben, Träume dienen dem Vergessen. Übereinstimmungen sind Zufall und Sie haben kein Vertrauen mehr zu Ihrem Beruf. Aber Sie würden mich gern analysieren. Sie laden mich zum Essen ein und unterhalten sich mit mir. Weil ich ein interessanter Fall bin? Nein. Mehr als das. Da hier der Liebesreim des Pflichtgen Tags sich allein beherrscht. Da hier der Liebesreim des Pflichtgen Tags sich allein beherrscht. Ah. Willkommen daheim, Mann meiner Träume. Geht das wieder los? Willkommen daheim in deiner Traumwohnung. Warum tust du das? Warum? Weil wir alle träumen müssen und Jin ist meine Traummaschine. Du möchtest keinen? Nein. Nein. Du hast Angst vor Träumen. Sie lassen dich zur Mitternachtsstunde stöhnen. Das ist Kiez. Künstler haben Träume immer besser verstanden als ihr Medizinmänner. Wie Tolstoi, Anna Karenina, hast du es gelesen? Nein. Nein. Literatur ist ein Buch mit 7 Siegeln für dich, nicht wahr? Schön. In Anna Karenina hat Anna den gleichen Traum wie ihr Liebhaber Wronski. Ich habe nie begriffen, was sie an ihm fand. Egal, sie haben den gleichen Traum. Über den Tod. Er hat mit Schuldbewusstsein, mit was Schändlichem zu tun, dieser Doppeltraum. Und ein hässlicher kleiner Mann redet pausenlos. Rede ich pausenlos? Ja, das stimmt. Warum? Dieser kleine Mann redet pausenlos darüber, wie Eisen gehämmert, zurechtgehämmert wird. Tod und Schande. Aber ich begreife immer noch nicht, dass eine wunderbare Frau wie Anna einen Traum mit einem hohlköpfigen Soldaten wie Wronski teilen konnte. Jetzt versuch du mal, das ohne einen Versprecher zu sagen. Oh, entschuldige, wie war dein Tag? Anne, bitte setz dich hin. Und dein Abend? Gute Besprechung? War nicht schlecht. Lief traumhaft, oder? Komisch, wie wir das Wort Traum benutzen. Traumküche, Traumurlaub, Traumschiff? Wie kannst du nur so betrunken sein, Herr im Himmel? Stimmt! Sogar die Bibel ist besser als Freud. Der heilige Petrus hatte einen Traum. Gott lässt eine Art Tuch mit Tieren und Vögeln und Gewürm zu ihm runter und befiehlt ihm reinzuhauen. Schlachte und iss, sagt Gott. Auch das Gewürm. Vor ein paar Tagen habe ich ein Rezept für Currywürmer gesehen. Meine Güte, stell dir das vor. Ein romantisches Essen für 2 bei Kerzenlicht. Würmer extra scharf. Ist die moderne Liebe nicht scheußlich? Hast du gegessen? Ja. Und du wirst mir wohl nicht sagen, mit wem? Anne, du irrst dich. Es war ein Arbeitsgespräch. Ehrlich. Können wir uns nicht hinsetzen und wie normale Menschen miteinander... Vergönnt sei es, aufzurufen deinen Geist, dass er der armen Anna Jammer höre. Das ist König Richard III., Lady Anna. Gelungenes Zitat, was? Und du bist wie ein Geist. Lady Anna? Ein dünner, verlogener, hoffnungsloser Geist. Lady Anna? In Richard III., da gibt's einen erstaunlichen Traum. Mir deucht, ich sehe unschätzbare Juwelen zerstreut auf dem Grund der See. In Schädeln lagen einige. In den Höhlen, wo Augen sonst gewohnt, war eingenistet als wie zum Spotte stinkendes Gestein. Ich glaube, ich krieche gleich ins Bett. In Ordnung, gut. Wünschst du mir süße Träume? Bevor ich es vergesse, vielleicht muss ich für ein paar Tage weg. Gut. Ein Seminar. Vortrefflich. Wann? Ich weiß noch nicht genau. Bin ich dann mal sicher, dass ich fahren werde. Fühlst du dich wohl? Großartig. Du musst doch nicht brechen. Oh, ich muss bestimmt brechen, aber dann geht's mir besser. Halt mich einen Moment fest. Ist ja gut, ist ja gut. Vielen Dank. Du weißt es wahrscheinlich nicht, aber ich bin eine klarsichtige Träumerin. Wirklich? Ja. Ich weiß, dass ich träume. Und ich lenke die Handlung. Hast du das nicht geahnt? Nein. Natürlich nicht. Unsere Ehe ist ein Albtraum. Astra. Bei dir, I'd be a dandelion. A thousand flowers in the sky. Or just a drop in the ocean. Es ist nicht mehr da. Jemand muss es gekauft haben. Und es war ganz bestimmt dieses Geschäft. In dieser Gegend gibt's eine Menge davon. Ganz bestimmt. Es war dort hinten, halb hinter dem Tablett mit den Schmetterlingen. Ja, die sind wenigstens noch da. Ja. Vielleicht ist es nur weggestellt worden. Wir könnten reingehen und uns erkundigen. Nein, ich glaube Ihnen. Glauben mir? Warum auch nicht? Ein Pferd an einem Zaun. Der Reiter bläst in ein Horn. Ein Schecke. Genau. War ein Hirsch auf dem Bild? Ich bin nicht sicher. Warum sind Sie so sehr an dem alten Gemälde interessiert? Wahrscheinlich Kitsch. Sind Sie mal im Clubhorn Hotel gewesen? Nie davon gehört. Es ist in der Nähe von Arisag. Sagt mir trotzdem nichts. Und wie steht's mit einem Mädchen namens Louise Marsh? Nein. Eine Bauerntochter. Ein Bruder David. Louise Marsh. Nein. Wer ist das? Was hat sie mit dem Bild zu tun? Ich habe sie geliebt. Sie starb vor 3 Monaten. Vor 3 Monaten? Ich lernte Louise vor 1,5 Jahren kennen. Damals trank ich sehr viel. Meine Arbeit ging kaputt, meine Ehe auch. Louise war zuerst nur eins von vielen Verhältnissen. Aber dann wurde sie mehr. Sie hatte mir mehr zu bieten, verlangte mehr. Ich meine nicht, verlass deine Frau oder Schluss. Das Angebot und die Herausforderung schienen das Gleiche zu sein, dass wir einander völlig fremd waren. Und ich weigerte mich. Ich versagte. Und sie starb. Ich begreife immer noch nicht, wo ich in all das reinpasse. Die Geschichten, die Sie erzählen, die Übereinstimmungen, sie handeln von Louise und mir. Echos, Einzelheiten, wie der Drehspiegel, das Pferd auf dem Bild, das fließende Wasser, die Flasche, die ins Wasser fiel. Was für eine Flasche? All diese Einzelheiten deuten auf das Clubhorn Hotel. Aber ich bin nie dort gewesen. Fahren Sie jetzt dorthin? Mit mir? Da hier der Liebesreim des flüchtigen Tags sich allein beherrscht. Da hier der Liebesreim. Dann geht's also los. Ja, nur für 2 Tage. Every sake. Wunderbar. Schade, dass ich nicht mitkommen kann. Vielleicht nächstes Mal. Ja. Außerdem habe ich zu viel Arbeit, muss die Artikelreihe über kinderlose Ehepaare beenden. Wünschst du dir manchmal, dass wir Kinder gehabt hätten? Eigentlich nicht. Und du? Nein. Aber heute habe ich drüber nachgedacht. In der Sonne, in der Brise. Ich habe mich sehr lebendig gefühlt, als hätte ich mich gehäutet. Und du schienst so zerstreut zu sein. Anne. Schon gut, kein Wutanfall, kein Auftritt. Aber ich wünsche mir... Was? Dass wir besser zueinander gepasst hätten. Es tut mir leid. Chrysanthemum. Willkommen im Clubhorn Hotel, Dr. Weaver. Und Sie haben herrliches Wetter mitgebracht? Ja. Emma, möchten Sie nach oben in Ihr Zimmer gehen und sich frisch machen? Ja, ein guter Gedanke. Ich warte draußen auf Sie. Es gibt einen Wanderweg, den ich Ihnen gerne zeigen möchte. Einverstanden. Es dauert nicht lange. Werden Sie hier essen, Sir? Ja. Und noch etwas. Als ich wegen der Reservierungen anrief, war Zimmer 33 belegt. Und nun? 33? Nein, es ist jetzt frei. Ob ich es wohl bekommen könnte? Natürlich. Aber es ist identisch mit dem, dass Sie... Ja, ich habe schon einmal in dem Zimmer gewohnt und... Kein Problem, Sir. Vielen Dank. Ist es noch das Gleiche wie vor ungefähr einem Jahr? Ja. Bad, Fernsehen... Nein, nein, ich meine die Einrichtung. Die Zimmer sind nicht tapeziert worden, oder? Das kann ich schwer beantworten. Ich bin erst seit 6 Monaten hier. Das spielt keine Rolle. Entschuldigung, ich werde meinen Koffer raufbringen. Vielen Dank. Bitte sehr, Sir. Ich würde gerne wissen, wer letztes Mal mit Ihnen zusammen war. Ja, das ist die Stelle. Kommt dir irgendwas vertraut vor? Nein, ich habe dir doch gesagt, dass ich noch nie hier gewesen bin. Würdest du mir dann bei einem kleinen Experiment helfen? Bei einem Experiment? Ja, es ist ganz einfach. Du brauchst nur die Augen zu schließen. Bitte, bloß einen Moment. So. Denk an deinen Traum. Den Fluss. Hast du das hier gehört? James, das hat doch keinen Sinn. Louise und ich waren hier. Ich weiß. Unter Bäumen an einem Fluss, das hast du gesagt. Ich weiß, was ich gesagt habe. Aber dies weißt du nicht. An unserem 2. Nachmittag kamen wir hierher. Wir waren durcheinander, stritten uns. Und ich trank aus einer Taschenflasche. Sie war schwarz mit einem bernsteinfarbenen Verschluss. Louise riss sie mir aus der Hand und warf sie ins Wasser. Und? Ein flüchtiger Tag. Das Gedicht in deinem Traum. Ein Weinglas fällt in einen Fluss. Das ist nicht sehr exakt. Nein, um deinen Ausdruck zu benutzen, wie ein Halbreim. Du hast einen Halbreim von dem geträumt, was hier geschah. Wie ein Spiegeltrick. Du hattest den Traum zum ersten Mal 3 Monate, bevor du zu mir kamst, gerade als Louise starb. Oh, du lieber Himmel, ich kann dir versichern, dass ich kein Geist bin. Ja, das weiß ich, aber ich habe deinen Traum geträumt. Was? Der Fluss, die Flügelschläge, die Stimmen. Ich hatte den gleichen Traum. Aber das ist... Ich meine, es war nicht... Es war nicht einmal... Nicht mal was? Nichts. Ich muss den Gedanken in deinem... Und ich möchte dir noch mehr sagen, noch mehr zeigen. Worüber hast du dich gestritten mit Louise an diesem flüchtigen Tag? Über meine Trinkerei, über eine Katastrophe in der Nacht davor und darüber, dass ich mit ihr Schluss machen wollte. Dass du zu deiner Frau zurückkehren wolltest? Ja, dass sie zu jung war, mich zu sehr drängte. Die alte Geschichte. Und weiß deine Frau, wo du heute bist? Ich suche James Weaver. Der wohnt doch hier? Sozusagen. Was? An seinem Arbeitsplatz ist er nicht. Nein. Da bin ich zuerst hingegangen. Verstehe. Ich heiße David Marsh. Aha. Ich muss ihn sprechen. Ich schnappe über. Es muss aufhören. Ein vertrautes Gefühl. Kommen Sie rein. Möchten Sie vielleicht Kaffee oder was anderes? Nein. Vielen Dank. Ich trinke nämlich nicht und... Entschuldigung. Ich sollte nicht hier sein. Sie stören mich nicht. Aber Sie sind seine Frau. Ja. Und Sie sind Louises Bruder. Ja. Woher wissen Sie das? Ich weiß es eben. Sie ist tot. Ja. Es tut mir leid. Er hätte das alles nicht tun sollen, Mrs. Weaver. Wirklich nicht. Sie war was Besonderes, Louise. Anders als die meisten. Nun piesackt er mich mit all diesen Fragen nach Schmetterlingen und Einzelheiten und einer Frau mit roten Lippen. Ich meine... Mein Mann hat Sie besucht? Ja. Nun bin ich völlig... Lieber Gott. Es tut mir so leid. Mir auch. Ich sollte nicht. Ich habe früher nie getrunken. Ganz durcheinander. Schon gut. Setzen Sie sich und ich koche Kaffee. Sie war wirklich was Besonderes und dann stirbt sie. Es geht immer noch weiter, als wenn er sie nicht in Frieden lassen will. Ich bin nichts. Nur ein Farmer. Kein sehr guter. Nicht mal ein Schulabschluss. Weiter als eine Nag bin ich nie von zu Hause weg gewesen zum Erntedankfest. Es war ein prima Wochenende. Wo war ich? Ihre Schwester war was Besonderes. For you, I am a chrysanthemum. Supernova. Urgent star. Möchtest du noch etwas Wein? Gern. Ich glaube, ich werde mir auch ein zweites Glas gönnen. Ein besonderer Abend. Verrat Frank nichts davon. Was ist los? Der Wein. Rioja. Der gleiche wie in der Geschichte, die ich dir über den mitgebrachten Wein erzählt habe. Wirklich? Aber das war die einzige... Die einzige was? Nichts unwichtig. James, warum bin ich hier? Genau das möchte ich herausfinden. Alle Übereinstimmungen führen zurück hierher, zu Louise und mir. Und dieser Gedanke von Jung, dass etwas in der Psyche wächst... Übrigens ist Psyche nicht nur das griechische Wort für Seele, sondern auch für Schmetterling. Was soll ich tun? Ich möchte, dass du mit in mein Zimmer kommst. Warum? Da kann ich dir noch mehr erzählen. Noch mehr zeigen. Wie lange waren sie beide allein? 5 Jahre oder so. Die Tauben meines Vaters. Mit denen konnte sie wunderbar umgehen. Aber ich meine, ich hatte ja nichts dagegen, dass sie jemand kennenlernt. Aber nicht meinen Mann. Nein, einen anständigen Kerl. Verzeihung. Keine Ursache. Vielleicht wollte ich es nicht, dass sie nämlich wegging. Ich konnte mir bloß solche Sachen vorstellen. Über mich selbst. Scheußlich. Aber nein, wenn es einer gewesen wäre, der ungebunden war. Ja. Nach der Heirat hätten wir dann vielleicht die Farm bewirtschaftet, wir alle drei. Alle vier, wenn ich auch geheiratet hätte. Nicht, dass es sehr wahrscheinlich ist, aber es wäre gut gewesen. Wirklich gut. Ja, Sie haben recht. Tut mir leid, David. Es war nicht nötig, Sie noch mehr zu verletzen. Ich meine, was hat er an ihr gefunden, ihr Mann? Sie sah nicht gerade gut aus. Sie war sehr schön. Wirklich? Mag sein. Ich sah immer nur meine Schwester in ihr. Ganz konfus gemacht von einem, der gar nicht zu ihr passte. Diese Virusgeschichte. Grässlich. Man ließ sich nie blicken. Nur ich war da, dabei stand mir die Arbeit bis zum Hals. Ich schaffte es nicht. Als ich versuchte es. Aber da war die Bank, die ganze Herde hatte. Ich versuchte hinzukommen. Bevor sie. David. David. Es gab nur noch eine Frau, die sie manchmal besuchte. Alte Schulfreundin, sagten die Krankenschwester. Hab sie nie gesehen. Kam ganz unregelmäßig vorbei. Ich weiß. Das war ich. Chrysanthemum. For you, I am a chrysanthemum, supernova, urgent star. Das ist es. Sieh dich um. Das ist das Zimmer, in dem ich mit Louise war. Genau das gleiche wie meins. Hat deins einen Spiegel wie diesen? Einen Drehspiegel wie in deinem Traum? Sie stand in einem Nachthemd davor, das ich ihr gekauft hatte. Du hast ihr ein Nachthemd gekauft? Ja. Und ich trat von hinten heran, legte die Arme um sie. Ich kann uns sehen. Ich verbarg meine Angst besser als sie. Angst? Nervosität dann eben. Schwer vorzustellen, dass du nervös warst. Muss doch eine vertraute Situation gewesen sein. Für einen Mann, der 19-jährigen Mädchen Nachthemden kauft. Das war anders, sie war anders. Wieso? Zum Beispiel war sie noch Jungfrau. Das hatte ich vor dem Abend damals nicht gewusst. Warum nicht? Ich kam einfach nicht auf den Gedanken. Nun guck dir das hier an. Sieht aus wie eine Jagdszene. Schön und altertümlich für ein ländliches Hotel. Mann und Frau zusammen auf einem grauen Schecken. Sie jagen einen Hirsch auf einen Zaun zu. Aber das ist noch nicht alles. Sieh genau hin, es ist kein Zaun, sondern eine Falle. Die Reproduktion eines mittelalterlichen Gobelins. Das Bild heißt die Verfolgung der Treue. Verstehst du? Alle Übereinstimmungen führen hierher, zurück zu jenem Abend. Und was geschah damals? Wir versuchten, miteinander zu schlafen. Versuchten? Vergeblich. Mir war klar, dass ich mich von ihr trennen musste. Weil sie zu viel verlangte? Und zu viel anbot. Treue vielleicht? Kann sein. Irgendetwas, etwas Vollkommenes. Und euer Abend war nicht vollkommen. Die Lampe ist nicht mehr hier. Damals stand hier eine Öllampe. Ich wachte mitten in der Nacht auf. Sie war über mich gebeugt, hielt die Lampe und sah mich an. Sie sah mich einfach nur an. Ich erinnere mich, dass ich ihren Namen sagen wollte, aber ich konnte es nicht. So, wie man in einem Albtraum nicht sprechen kann. Dann fing sie an zu weinen, zu zittern. Ich packte die Lampe, bevor Louise sie fallen ließ. Seitdem habe ich jede Nacht diesen Ausdruck in ihrem Gesicht gesehen und ich kann ihn nie enträtseln. Vielleicht nichts als Enttäuschung. Warum bin ich hier? Ich weiß nicht. Sag du es mir. Bin ich hier, um deinen Abend vollkommen zu machen? Bist du das? Hast du gedacht, dass die Geschichte dahin führen könnte? Wer bist du? Kanntest du Louise? Nein. Hör dir das an. Was? Das Meer ist nicht mehr zu hören. Geh nach unten und beschwer dich. Lass dir ein anderes Zimmer gehen. Aber du konntest es hören. Ich gehe jetzt. Ich glaube, ihr seid beide verrückt. Beide? Ich will mit dieser Rolle nichts mehr zu tun haben. Wie bitte? Schließ die Tür auf. Kannst du das hören? Öffne die Tür. Sie ist nicht abgeschlossen. Doch. Kannst du das hören? Und das, du musst doch... Lass mich raus. Die Tür ist nicht, ich hab sie nicht abgeschlossen. Ist das dein neues Spiel? Du musst es doch hören. Was denn? Das Fenster. Ich höre nichts. Ich will hier raus. Das Fenster. Hilfe. Hallo, lassen Sie mich raus. Das lässt sich auch nicht öffnen. Ich werde es einschlagen. Was geht hier vor? Der scharfen Süße eines flüchtigen Tags. Hallo? Und seines dichten, grauen Dunstbelags. Daher der Liebesreim. Einzig und geheim. Hilfe! Den ich allein beherrsche. Hallo? Was? Was wollen Sie? Beruhigen Sie sich, ich kann nicht... Was für ein Wein? Wovon reden Sie? Welches Krankenhaus? Gut, ich fahre jetzt los, wie spät... Nein, bleiben Sie dort. Bitte, bleiben Sie da, bis ich eintreffe. Chrysanthemum. Pour toi, je suis une chrysanthème. Supernova, une étoile pressée. Es war die einzig wahre Geschichte, die ich ihm erzählt habe. Die Sache mit den gleichen Weinflaschen. Ich habe sie all ihren Fantastereien hinzugefügt. Und dann hat sie sich wiederholt. Mit ihm. Es tut mir leid. Da hätte ich Schluss machen sollen. Aber ich habe es nicht gehört, was er gehört hat. Ich konnte es nicht. Unmöglich. Nein. Und jetzt ist es vorbei. Wirklich? Sie haben ihn noch nicht gesehen? Der Arzt ist noch bei ihm. Er hat Glas in den Augen, wissen Sie? Und seine Hände sind ganz zerschnitten. Und er ist ein Wrack. Psychisch meine ich. Ich hatte nicht erwartet, dass er zusammenbrechen würde. Jedenfalls nicht so. Und dann noch der arme David. David? Spielt keine Rolle. Es ist vorbei. Ich glaube, Sie sind beide verrückt. Aber es ist zerbrochen. Deshalb hast du dir die Hände verletzt. Und die Augen. Der Arzt sagt, du hast keinen großen Schaden angerichtet. Der Verband wird morgen abgenommen. Bis dahin musst du im Bett bleiben und dann geht's dir wieder besser. Aber das Geräusch. Sie hat es auch gehört. Sie behauptet das Gegenteil. Sie hat es gehört. Wer ist sie? Eine Schauspielerin. Und ich bin eine gute Journalistin. Deshalb war es nicht allzu schwierig, die Teile zusammenzufügen. Den Fluss, Taubenflügel, die verlorene Flasche, das Bild und den Spiegel. Material für ein Labyrinth, in dem du dich verlieren solltest. So sehr hast du mich gehasst. Das muss ich wohl. Aber vielleicht nicht ganz. Wir haben dir schließlich eine Chance gegeben am Anfang. Da war Jungs Geschichte über den Käfer und Emmas Schauspielergeschichte. Eine Chance, uns zu durchschauen. Aber du wolltest irregeführt werden. Bis hin zu dem Hotelzimmer, wo Emma dich zurückweisen würde, um die Falle zu enthüllen. Du dachtest, ich würde was versuchen, sie zu verführen. Etwa nicht? Gott, das ist teuflisch. Und Louise am Totenbett zu besuchen. Ja. Gott. Und der arme David. Denk nicht an David. Ich hab's ja nicht getan. Und das war falsch. Wie hast du sie gefunden, Louise? Ich habe dich durchschaut. Und ich bin eine gute Journalistin. Und sie hat dir all diese Dinge erzählt. Wie jemand, der im Schlaf spricht. Schließlich brauchte ich nur ein paar Einzelheiten. Was ist los? Woran denkst du? Nichts. Ich beobachte bloß einen Falter am Fenster. Einen Falter? Draußen. Er bumst an die Scheibe, als ob er reinkommen will. Aber es ist heller Tag. Falter sind nachts unterwegs. Er sieht wie ein Falter aus. Das kann nicht sein. Vielleicht ist er so verrückt wie wir. Ein flüchtiger Tag von Robert Forrest. Aus dem Englischen von Bernd Hohlkötter. James Lieber, Felix von Manteuffel. Anne Weaver, Monika Schwarz. Emma Glanville, Nana Spier. David Marsh, Christoph Zapatka. Frank, Steffen Laube. Frau, Katharina Palm. Ton und Technik, Rudi Stückrath und Werner Jäger. Regieassistenz, Thomas Leutzbach. Regie, Norbert Schäffer. Sie hörten eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks. Das war das WDR-Kriminalhörspiel bei Goldmann Primo.